haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die Verfolger. Normalerweise kommen meine Klienten alleine zu mir. Einige, weil sie sich schämen, andere, weil niemand wissen sollte, dass sie Probleme hatten. Meinen neuen Klienten schien das nicht zu stören. Herr Reber erschien mit 4 weiteren Personen. Ich bestand darauf, dass diese vor dem Büro warteten. Das sind meine Follower. Sie dürfen überall mit. Auch in Ihr Schlafzimmer? Nein, natürlich nicht. Das habe ich in meinen Privacy-Settings geregelt. So, ja. Sie scheinen nicht gerade beliebt zu sein. Heute hat doch schon jeder 15-Jährige mehr Follower. Ja, aber meine Follower sind echt. Ist es nicht ein wenig seltsam, ständig verfolgt zu werden? Genau das möchte ich mit meiner Kunstaktion aufzeigen. Sie sind Künstler. Ja. Können Sie sich einen Privatdetektiv leisten? Ich finanziere dieses Projekt mit Crowdfunding, daneben jobbe ich abends in einer Bar. Ja, wie kann ich Ihnen helfen? Jemand bedroht meine Followers. Virtuell oder real? Ich habe eine Nachricht auf meinem Handy erhalten. Wenn ich das Projekt nicht abblase, stirbt einer meiner Follower. Haben Sie die Follower informiert? Ja, natürlich. Deshalb sind es ja jetzt nur noch 4. Gestern hatte ich noch 7. Aber das spielt keine Rolle. Mein Projekt befindet sich noch in einer Testphase. Richtig durchstarten werde ich im Herbst. Das wird eine ganz, ganz große Geschichte. Wer möchte dies verhindern? Ja, finden Sie es heraus. Gut. Gut, haben Sie einen Verdacht? Corinne Hanselmann. Sie behauptet, dass ich ihr die Idee gestohlen habe. Aber eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass sie so etwas macht. Eine Todesdrohung, das ist doch richtig krass. Ja, eine Drohung ist schnell geschrieben. Das muss nicht unbedingt etwas bedeuten. Zudem kann man herausbekommen, wer die Textnachricht geschrieben hat. Naja, es ist eine amerikanische Wegwerfnummer. Es gibt Apps, die solche Nummern zur Verfügung stellen. Da kann man nichts zurückverfolgen. Kann ich die Nachricht sehen? Ich habe sie gelöscht. Es war ein Fehler, ja? Allerdings, Sie haben das einzige Beweismittel vernichtet. Ja, deshalb möchte ich ja, dass Sie herausfinden, wer hinter der Nachricht steckt. Wer weiß denn alles von Ihrem Kunstprojekt? Ich habe dafür ein wenig Werbung in den sozialen Medien gemacht. Dann könnte es jemand sein, der neidisch auf Ihre Idee ist. Ja, aber ich glaube, es war Corinne. Aber ich möchte natürlich auf Nummer sicher gehen. Das bin ich schon alleine meinen Followern schuldig. Ja. Wenn der Fall gelöst ist, dann dürfen Sie sich gerne auch anschließen. Danke, aber ich folge nur gegen ein entsprechendes Honorar. Na, ich meine, es wäre Gratiswerbung für Sie. Ja, das sagen immer alle, aber profitieren tun immer nur die anderen. Also, übernehmen Sie den Fall. Ich bin bereit, einen Tausender zu investieren. Ich machte ihn darauf aufmerksam, dass ein Investment und ein Honorar ganz unterschiedliche Dinge waren. Doch Herr Reber schien das nicht zu verstehen. Frau Hanselmann arbeitete in einer Galerie. Dort wurde gerade für eine neue Ausstellung umgebaut. Sie war alles andere als erfreut, als ich mich vorstellte. Ich dachte, Sie sind der Maler. Diese Wand muss senfgelb gestrichen werden. Das gehört nicht zu meinen Talenten. Was will ein Privatdetektiv von mir? Ich möchte mich mit Ihnen über ein Kunstprojekt unterhalten. Sie wollen, dass ich Ihre Bilder ausstelle? Was schauen Sie so zitronenhaft? Ich könnte der nächste große Star sein. Ich habe keine Zeit für so etwas. Schade. Ich dachte, ich könnte einer Ihrer Follower werden. Tun Sie das. Sie finden mich auf allen Kanälen. Aber wenn Sie zu anzüglich werden, sperre ich Sie sofort. Ich werde Komplimente zuerst notariell beglaubigen lassen. Meine Güte, sind Sie anstrengend. Sehen Sie nicht, dass hier gearbeitet wird? Doch. Und ich gehöre ebenfalls zu den fleißigen Arbeitern. Ich beschütze Follower. Sie arbeiten für Sandro. Er wird ganz groß durchstarten mit Ihrer Idee. Ach was, das wird ein bisschen Aufmerksamkeit und einige Klicks generieren, mehr nicht. Sandro ist ein miserabler Vermarkter. Es stört Sie nicht, dass er Ihre Idee umsetzt? Anfänglich schon, weil er mich nicht um Erlaubnis gebeten hat. Aber es ist nur eine Idee von vielen. Sandro lässt sich schnell begeistern. Ich warte auf die richtig tolle Idee. Und auf den Maler. Jemand droht, einen seiner Follower zu töten. Was? Ja. Das kann ich nicht glauben. Wieso sollte jemand sowas tun? Um die Follower abzuschrecken? Oder um Aufmerksamkeit zu generieren. Vielleicht gehören Sie auch zu Sandros Projekt? Ich muss sagen, diese Idee ist nicht schlecht. Sie glauben, dass er die Drohung erfunden hat? Warum nicht? Sandro könnte groß rauskommen. Er klaut Ideen und er geht über Leichen, sozusagen. Sie halten nicht viel von ihm. Doch, doch. Es gab eine Zeit, da hielt ich sehr viel von ihm. Er war ein begabter Maler, aber er hat damit aufgehört und will nur noch Kunstprojekte machen. Dazu fehlt ihm aber das Talent und das Charisma. Ah, da endlich, der Wagen des Malers. Er steht zwar im Parkverbot, aber was soll's. Hoffentlich hat er Senfgeld dabei. Ohne große Erkenntnisse fuhr ich zurück in mein Büro. Zu meiner großen Überraschung standen sowohl mein Klient als auch seine Follower noch immer vor meinem Büro. Ich ließ auch dieses Mal nur Herrn Reber in die gute Stube. Remusik, ich kann ihn telefonisch nicht erreichen. Ist es einer Ihrer Follower? Er ist erst vorgestern dazugestoßen. Die Idee hat ihn begeistert. Und er konnte das Geld gut gebrauchen, weil er arbeitslos ist. Sie bezahlen Ihre Follower? Ja, nur 20 Franken am Tag. Ja, vielleicht war er mit den 20 Franken zufrieden und hat damit einige Flaschen günstigen Wein gekauft. Nein, Remo ist kein Trinker. Er kifft, ja, aber nicht, wenn er mir folgt. Das habe ich ihm deutlich gemacht. Ich habe mich mit Frau Hanselmann unterhalten. Ihr scheint es egal zu sein, was Sie mit Ihrer Idee anstellen. Ja, aber es ist nicht Ihre Idee, es ist meine Idee. Und was diese Frau sagt und was sie macht, das sind völlig verschiedene Dinge, ja? Sie will mir schaden. Ja, vielleicht hat sie ihren Follower für 30 Franken abgeworben. Aber wozu? Sie hat eine Galerie, Remo ist Maler. Sie lässt gerade die Wände neu streichen. In Senfgelb. Also das wäre die Höhe. Klaut mir einen Follower, um sich die Wände streichen zu lassen? Das müssen Sie verhindern, Maloney. Ach, sowas kann man nicht verhindern. Gut, aber ich möchte wissen, was da läuft, ja? Diese Frau ist hinterhältig. Sie will mir schaden. Sie hält sich für einen talentierten Maler. Ja, klar. Ja. Aber meine Bilder wollte sie nicht ausstellen, ja? Passten nicht in ihr Konzept. Eine Weile lang passte ich ganz gut in ihr privates Konzept, bis da so ein Banker auftauchte. Sie waren mit Frau Hanselmann liiert. Ein halbes Jahr lang. Dann hat sie mir eine Nachricht geschickt, dass ich meine Sachen bei ihr abholen könne. Ach. Diese Frau ist eiskalt. Sie möchte sich an ihr rächen. Nein, so ist das nicht. Gehen Sie noch einmal zu ihr. Wenn Remo Ihr Maler ist, dann rufen Sie mich aber umgehend an, ja? Es war ein seltsamer Auftrag eines seltsamen Menschen. Aber Künstler durften ein wenig seltsam sein. Frau Hanselmann schüttelte nur den Kopf, als ich ihre Galerie betrat. Was ist denn jetzt noch? Ich interessiere mich für Ihren Maler. Mein Büro würde in Senfgelb lieblich aussehen. Das bezweifle ich. Und ich möchte nicht, dass Sie die Malerin bei der Arbeit stören. Es ist eine Frau. Ja, natürlich ist es eine Frau. In welchem Jahrhundert leben Sie? Ja, Sie redeten von einem Maler. Ja, weil ich den Auftrag mit einem Mann besprach. Aha. Aber geschickt hat er eine Malerin. Und sie macht einen sehr guten Eindruck. Kennen Sie einen Maler, der Remusik heißt? Kunstmaler? Nein, auch ein Deckenmaler. Weder noch. Der Name sagt mir nichts. Sie waren mit Sandro Reber zusammen. Das ist privat, das geht Sie nichts an. War es hart, dass er Sie verlassen hat? Behauptet er das? Das ist lächerlich. Ich habe Schluss gemacht. Er war einfach keine Inspiration mehr. Und Sie sind auch nicht gerade eine Inspiration. Gegen ein entsprechendes Honorar würde ich mich sehr bemühen. Sandro ist ja schon einige Jahre älter als ich. Sie sind ja schon fast antik. Sie zeigte zur Tür. Ich schaute mich nach dem im Parkverbot stehenden Lieferwagen des Malergeschäftes um und notierte mir den Namen. Danach stillte ich meinen Hunger. Mein Magen zeigte sich erfreut. Ich war mir nach wie vor nicht sicher, ob ich von meinem Klienten nicht einfach für seine Kunstauktion engagiert worden war oder ob er sich tatsächlich Sorgen um einen seiner Verfolger machte. Ich traf Frau Sick, die Schwester des verschwundenen Malers. Was meinen Sie mit verschwunden? Ist Remo etwas zugestoßen? Das weiß ich nicht. Haben Sie Kontakt zu ihm? Lose. Das ist schon seit Jahren so. Ich rufe ihn ab und zu an. Was ist Ihr Bruder für ein Mensch? Eigentlich ist er kein schlechter Mensch, aber er war schon immer unzuverlässig und er raucht viel zu viele Joints. Wie lange ist er schon arbeitslos? Er hat immer wieder einen neuen Job gefunden, aber meist dauerte es kein halbes Jahr, bis er wieder auf Jobsuche war. 4 Mal in den vergangenen 2 Jahren. Raten Sie mal, wie oft er mich in dieser Zeit angerufen hat. Genau 4 Mal, weil er Geld brauchte. Haben Sie ihm welches gegeben? Ja, aber keine Riesensummen. Jetzt hat er sich nicht bei Ihnen gemeldet? Nein. Finden Sie das nicht seltsam? Vielleicht hat er etwas gespart. Er engagiert sich bei einem Kunstprojekt. Raymond Kunst. Das ist wie wenn ein Fußballspieler Goethe rezitiert. Ich könnte ihn jetzt anrufen. Vielleicht geht er ran. Sie könnten mir seine Nummer geben, dann werde ich es versuchen. Für wen arbeiten Sie? Für den Künstler Sandro Räber. Den Namen habe ich noch nie gehört. Hatte Ihr Bruder eine Freundin? Ja, da war was mit einer Frau. Aber ich glaube, die beiden hat vor allem das gemeinsame Kiffen miteinander verbunden. Wie heißt die Frau? Ich kenne nur den Vornamen. Katharina. Sie arbeitet in einer Gärtnerei in Grünwil. Das war immerhin ein neuer Ansatzpunkt. Bevor ich nach Grünwil fuhr, gönnte ich mir eine Pizza und rief kauend Remo Sick an. Er ging nicht ran, aber das Handy schien eingeschaltet zu sein. Als ich in der Gärtnerei ankam, wurde ich von einem muskulösen Mann begrüßt. Möchten Sie die Tuyas mit dem Bus transportieren? Ich möchte überhaupt keine Tuyas transportieren. Aber Sie haben 4 Stück bestellt, 1,40 Meter hoch. Ich habe überhaupt nichts bestellt. Sie sind nicht Herr Kranbuhl? Vermutlich heißt der Herr Krähenbühl. Ja, das ist gut möglich. Ja. Ich bin noch nicht lange in der Schweiz und tue mich noch schwer mit einigen typischen Namen. Ja, mein Name ist Philipp Maloney. Maloney? Ja. Das ist auch ein seltsamer Name. Was haben Sie bestellt? Ich habe nichts bestellt. Ich möchte mit einer Gärtnerin sprechen. Warum? Was haben Sie gegen mich? Ja, nichts. Aber Katharina hat mich immer gut beraten. Sie arbeitet heute nicht. Sie hat freigenommen. Nein, sie ist nicht zur Arbeit erschienen. Ist sie krank? Ich weiß es nicht. Kommt sie öfter nicht zur Arbeit? Haben Sie immer so viele Fragen auf Lager? Nur wer fragt, kriegt auch Antworten. Sie sind kein Kunde. Sind Sie Polizist? Das ist eine Beleidigung. Kann ich die Telefonnummer von Katharina haben? Ich glaube nicht, dass sie das möchte. Vielleicht sind Sie ein Stalker. Das ist beinahe so schlimm wie die erste Beleidigung. Ich möchte wissen, ob es Katharina gut geht. Kommen Sie morgen wieder vorbei. Vielleicht ist sie dann wieder da. Sein Blick wanderte hinter mich. Ich drehte mich um und sah, wie ein Mann aus einem Van stieg. Vermutlich war das Herr Krähenbühl, der seine Tuyas abholte. Ich nutzte die Gelegenheit und sah mich ein wenig im Büro um, das völlig verwaist war. Auf einer Ablage entdeckte ich eine Lohnabrechnung, auf der der Name und die Adresse von Katharina Linder zu sehen waren. Ich machte mich auf den Weg. Ziemlich viel Betrieb heute. Vorhin war eine junge Frau hier, die hat gezittert. Ja, die ist schnell wieder gegangen. Hatte die Frau Angst vor Ihnen gekriegt? Nein, ich bin doch harmlos. Ich brauche den Stoff übrigens nur zu medizinischen Zwecken. Und Sie? Ja, ich möchte mich mit Frau Linder unterhalten. Ah, ein Neukunde. Wer hat Sie vermittelt? Das geht Sie nichts an. Ja, vielleicht schläft sie ja so tief, dass sie nichts hört. Arbeitet sie normalerweise nicht um diese Uhrzeit? Doch, Johanna ist eigentlich den ganzen Tag erreichbar. Johanna? Wer sind Sie? Langsam werden Sie mir suspekt. Ich suche Katharina Linder. Die kenne ich nicht. Sie wohnt hier. Ja, ist vielleicht die Freundin von Johanna. Ist ja heutzutage nicht ungewöhnlich. Mir ist das egal. Wichtig aber ist mir, dass ich meinen Stoff nur bei Schweizern beziehe. Wenn schon, sollte man Schweizer Kriminelle unterstützen. Finden Sie nicht auch? Ich ließ den seltsamen Patrioten stehen und fuhr am Abend zu meinem Klienten. Er übte in einem Keller mit seinen Followern, wie diese sich zu verhalten hatten, wenn er etwas Gescheites von sich gab. Einige hatten Mühe, ihm zu folgen, was natürlich nicht der Sinn und Zweck guter Verfolger war. Schließlich rief Herr Räber eine Pause aus, was alle seine Follower sofort in Bewegung setzte. Ach du meine Güte, es ist nicht einfach, mit Laien zu arbeiten. Eigentlich ist das eine große Theaterinszenierung und ich müsste mit Schauspielern arbeiten, aber die kann ich nicht bezahlen. Was haben Sie herausgefunden? Wie geht es, Remo? Er ist verschwunden. Genauso wie seine Freundin Katharina. Sie glauben, dass die beiden zusammen unterwegs sind? Ja, vielleicht gönnen sie sich ein paar Tage am Meer. Nein, das glaube ich nicht. Remo hat kein Geld für so etwas. Flugreisen sind heute spottbillig. Und alles andere als klimaneutral, ja? Ich fliege nur, wenn es unbedingt sein muss. Finde es gut, wenn die Jugend auf die Straße geht. Noch besser wäre es, wenn Sie mir folgen würden. Vielleicht könnten Sie ein paar Jugendliche dazu überreden. Solche Aufträge nehme ich nicht an. Na gut, dann suchen Sie Remo. Auch wenn ich dazu ans Meer fliegen müsste? Ich bin nicht bereit, mehr als 1000 Franken auszugeben. Eine Liebesgeschichte. Das wäre nicht schlecht. Das könnte ich einer Zeitung verkaufen. Sie wollen die Geschichte des vermissten Followers vermarkten? Aber was heißt schon vermarkten? Man muss Öffentlichkeit schaffen. Das ist wichtig. Es geht darum, herauszufinden, welche Geschichten für Storytelling taugen und welche nicht. Ja, dann bin auch ich nur ein Teil Ihrer Inszenierung. Nein. Ein Privatdetektiv ist nicht vorgesehen. Das ist altmodisch. Das funktioniert heute nicht mehr. Wären Sie ein YouTuber, würde ich Sie sofort einbauen. Sind Sie eigentlich in den sozialen Kanälen aktiv? Nur wenn es sein muss. Ja, das ist eben die falsche Einstellung. Online geht die Post ab. Ihr Projekt ist das Gegenteil von online. Ja, und das ist ja der Witz am Ganzen. Ich inszeniere echte Follower und generiere damit die Online-Follower. Ja, das ist genial. Oder einfach nur anstrengend. Wissen Sie, dieser Remo ist mir ein wenig ans Herz gewachsen. Ich bin da durchaus sentimental, deshalb möchte ich wissen, ob es ihm gut geht. Vorhin, als einer meiner Follower erzählte, dass in der Stadt ein Mord geschehen ist, hat mich das sehr betroffen gemacht. Ich finde es auch immer seltsam, wenn die Medien nur den Vornamen des Opfers nennen, ja? Ja, vor allem, wenn es sich um einen eher seltenen Vornamen handelt. Ich meine, wie viele Johannas gibt es wohl in der Stadt? Das Mordopfer heißt Johanna. Kennen Sie eine Johanna? Remos Freundin Katharina wohnt mit einer Johanna zusammen. Wussten Sie das nicht? Nein, ich weiß ja nicht einmal, dass er eine Freundin hat. Sie müssen sich entscheiden, ob ich weiter nach Remo suchen soll. Es kann aber durchaus sein, dass seine Freundin ebenfalls gesucht wird von der Polizei. Geben Sie mir eine Stunde Zeit. Ich muss das dafür und dawider abwägen. Er benötigte länger. Ich saß in einer Bar und hörte einer Gruppe von Touristen zu, die sich gegenseitig auf ihren Handys Orte zeigten, die sie schon besucht hatten. Um Mitternacht erhielt ich endlich eine Nachricht meines Klienten. Er wollte, dass ich meine Suche fortsetzte. Daraufhin gönnte ich mir noch ein Glas. Ein Besuch im Polizeipräsidium gehörte noch nie zu meinen Lieblingsbeschäftigungen. Immerhin gestalteten sie sich zuletzt abwechslungsreicher, da das Personal ständig wechselte. Diesmal war es eine braungebrannte Polizistin, die mich mit dem Wohlwollen einer passionierten Jägerin musterte. Üble Sache, Maloney. Sie haben nicht zufällig ein Buch gelesen. So weit würde ich niemals gehen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich hier erwartet werde. Hat man mir vielleicht einen Peilsender untergejubelt? So wichtig sind Sie wirklich nicht, Maloney. Aber es ist allgemein bekannt, dass nach einem Mordopfer der Bestatter und kurz darauf Maloney auftaucht. Ich habe sogar den Bestatter überlebt. Aber auch nur, weil Sie keine andere Perspektive mehr haben. Ich bin und bleibe der erfolgreichste Privatdetektiv der Stadt. Da können Sie mit Ihrer Erfolgsquote nicht mithalten. Schon gut, Maloney. Was möchten Sie wissen? Gibt es einen Verdächtigen im Mordfall Johanna B.? Die Spurensicherung konnte jede Menge DNA sicherstellen. Die Frau hatte mehrere Liebhaber. Und einer davon hat sie getötet. Davon gehen wir aus. Was ist mit Ihrer Mitbewohnerin? Wir konnten sie noch nicht kontaktieren. Sie gilt nicht als Verdächtige. Wissen Sie etwas, was Sie uns sagen müssten, Maloney? Ganz und gar nicht. Dann können Sie ja wieder gehen. Genau dies tat ich dann auch. Kaum hatte ich das Polizeipräsidium verlassen, erhielt ich einen Anruf meines Klienten. Er klang aufgeregt und was er sagte, war unverständlich. Ich fuhr zu ihm. Ich habe Tabletten genommen. Das ist sonst nicht meine Art. Schön der Reihe nach, schön der Reihe nach. Was ist geschehen? Katharina Linde hat mich angerufen. Ist das alles? Nein, natürlich nicht. Ich bin immer noch verwirrt. Ja, das geht vorüber. Was hat Ihnen Frau Linder erzählt? Dass sie Remo in einer Klinik abgeliefert hat. Hat er ihr den Mord gestanden? Nein. Es war alles ganz anders. Ich bin ganz Ohr. Die beiden sind am frühen Morgen in die Wohnung gekommen und haben die tote Johanna gefunden. Für Remo war das zu viel. Er ist weggerannt. Katharina ist ihm gefolgt. Remo ist ein zitterndes Wrack gewesen. Deshalb fuhr sie mit ihm in eine Klinik. Erst danach hat sie die Polizei verständigt. Die beiden haben nichts mit dem Mord zu tun? Es ist alles meine Schuld. Sie haben Johanna getötet? Nein, natürlich nicht. Nein, aber ich bin schuld, weil ich das... Ich bin schuld, weil ich das Drama herbeigewünscht habe. Das soll mal einer verstehen. Diese Drohung gegen meine Follower. Ich habe sie mir ausgedacht. Ich war nur ein Gast für Ihre seltsame Performance? Es tut mir leid, ich habe das doch nicht gewollt. Aber dann ist Remo verschwunden. Und ich dachte, gut, das passt, das wird eine gute Story. Was soll ich nur machen? Wo sind eigentlich Ihre Follower? Ich habe das Projekt sistiert. Ich kann so nicht arbeiten. Also, ich muss mit Katharina sprechen. Ich habe ihre Nummer auf dem Handy. Soll ich sie anrufen? Ich schüttelte den Kopf und bat ihn, mir die Telefonnummer zu diktieren. Ich traf mich eine Stunde später mit Katharina Linder in einem Landgasthof in der Nähe der Klinik, in der sich Remo Sick erholte. Es war schrecklich. Die Zimmertür war offen und es lief laute Musik. Ich klopfte an die offene Tür und dann sah ich sie. Sie lag auf dem Boden und ich wusste sofort, dass sie tot war. Remo hat sie ebenfalls gesehen. Er begann zu hecheln und lief weg. Ich musste ihm doch helfen, er ist mein Freund. Niemand macht Ihnen einen Vorwurf. Wie lange wohnten Sie schon mit Johanna zusammen? Nur ein halbes Jahr, aber zuletzt habe ich kaum noch da übernachtet. Immer nur bei Remo. Johanna war nicht sehr wählerisch, wenn es um Männer ging. Manchmal sah ich in einer Woche drei verschiedene Männer. Alles One-Night-Stands. Sie hat mir gesagt, dass sie es mit keinem lange aushält. Aber ohne Männer ging es auch nicht. Das ist nicht mein Stil. Wie lange sind Sie schon mit Remo zusammen? So richtig, seit 3 Monaten. Aber wir kennen uns schon länger. Ist Ihnen in der Wohnung etwas aufgefallen? Ja, die laute Musik. Und da war so ein Geruch, ein Parfum oder Haarwasser. Ja, eher ein Haarwasser. Es roch nicht sehr gut. In Johannas Zimmer. Der Geruch war überall. Ein Arbeitskollege von mir, der riecht ähnlich. Er sagt, dass er das gegen frühzeitigen Haarausfall nimmt. Ihr Arbeitskollege in der Gärtnerei? Ja, Axel. Er ist ganz okay. Hat er Johanna gekannt? Sie holte mich einmal ab. Da habe ich die beiden gegenseitig vorgestellt. Aber das kann doch nicht sein. War Axel einer ihrer One-Night-Stands? Das weiß ich nicht. Gut, er hat sie schon sehr intensiv angeschaut. Er hat auch gefragt, ob sie einen Freund hat. Aber Axel ist nicht so. Er liebt die Natur und er spricht mit den Pflanzen. So einer tötet doch nicht. Ich sah ihr die Zweifel an. Sie bestellte sich ein Stück Kuchen, während ich mir einen Espresso gönnte. Danach fuhr ich in die Gärtnerei. Als Axel Lehmann mich sah, wusste ich sofort, dass er der Mörder war. Ich habe mir alles durch den Kopf gehen lassen. Immer wieder. Flucht nach Deutschland zu meinen Eltern oder irgendwohin. Aber ich bin nicht für das gemacht. Sie hätten sich auch einfach stellen können. Sie haben sicherlich gelesen, dass Menschen, die plötzlich todkrank sind, alles anders wahrnehmen. Das war bei mir auch so. Ich habe die Pflanzen noch intensiver wahrgenommen. Das war schön. Viele Gefängnisse haben eine eigene Gärtnerei. Sie werden nur die Freiheit ein wenig vermissen. Ich bin jemand, der intensive Gefühle sucht. Auch bei einer Frau. Da war Johanna vielleicht die falsche Frau. Nachdem ich ihr begegnet war, dachte ich ununterbrochen an sie. Aber ich wollte mir Zeit lassen. Ich wollte sicher sein, dass es mehr ist als eine kleine Verliebtheit. Als ich mir sicher war, ging ich zu ihr und wartete. Ich bin ihr gefolgt, als sie einkaufen ging. Sie fragte mich, ob ich ihr am Abend eine schöne heiße Pizza Margherita bringen würde. Da war es um mich geschehen. Sie hat das vermutlich dauernd gemacht. Die Nacht war sehr intensiv. Es war fantastisch. Ich dachte, das ist mein Lotto 6er. Mit dieser Frau möchte ich alt werden. Ich wollte uns Brötchen holen für das Frühstück. Und das war Johanna zu viel. Sie hat mich angeschaut, als ob ich einen schlechten Witz gemacht hätte. Es war okay, hat sie gesagt. Aber jetzt kannst du gehen. Es war okay? Ich kam mir vor wie ein Riesendepp. Das ist kein Grund, eine Frau zu töten. Ich bin gegangen. Sie bestreiten den Mord. Ich ging Brötchen kaufen. Und Schokolade. Und Kaffee. Ich dachte, das ist nur die schlechte Morgenstimmung. Sie hatte ja auch noch nichts geraucht. Ich kam zurück. Und sie lachte mich aus. Das ist immer noch kein Grund, jemanden zu töten. Sie sagte, dass sie mich schon wieder vergessen hat. Das sei bei allen so. Nach dem ersten Joint sind die Männer weg. Weshalb sind sie nicht einfach gegangen? Ich wollte eine zweite Chance. Ich wollte einen ganzen Tag mit ihr verbringen. Was hat sie geantwortet? Das bringt mich um, hat sie gesagt. Und das war für sie der Anlass, sie zu töten? Sie sagte noch etwas. Sie hat sie in ihrer Männlichkeit beleidigt. Jeder Joint ist besser als du. Das hat sie gesagt. Danach habe ich ihr eine gehauen. Sie hat zurückgeschlagen. Sie haben zwei Leben zerstört. Jenes von Johanna vollständig und ihres mehr oder weniger. Ich bin sonst nicht so. Ich weiß. Sie reden mit Pflanzen. Die sagen ja auch nie etwas Böses oder etwas, das sie verletzen könnte. Ja, es tut mir leid. Ich bin jetzt bereit, bei der Polizei auszusagen. Das war immerhin etwas. Mein Klient zeigte sich erfreut darüber, dass der Mord aufgeklärt war. Er schwadronierte bereits über ein neues Projekt, in dem auch ein Privatdetektiv eine Rolle spielen würde. Ich ergriff umgehend die Flucht. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die Verfolger.